Wir wurden direkt aus Valhalla gesandt, um der Gerechtigkeit zu dienen. Die geheime Mission für das deutsche Land. Viele waren zu machen, die wir Illusionen schienen. Wir sind die Boten der Erlösung, keine Macht hält uns auf. Wir sind Deutschlands Genesung, die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Wir sind die Boten der Erlösung, wir leben Deutschland wieder neu. Wir kennen keine Gnade, keine Skrupel, keine Scheu. Von der höchsten Macht befohlen, die Flamme des Stolzes soll unser Leitwort sein. Wiederzugeben, was dem deutschen Volk gestohlen. Kraft, Mut und Treue sollen wieder heller scheinen. Wir sind die Boten der Erlösung, keine Macht hält uns auf. Wir sind Deutschlands Genesung, die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Wir sind die Boten der Erlösung, wir leben Deutschland wieder neu. Wir kennen keine Gnade, keine Skrupel, keine Scheu. Neuen Dimensionen, wo der Nordisgott uns die Weisung gab, der heilige Eid, uns niemals zu schonen. Opferbereitschaft bis ins ewige Grab. Wir sind die Boten der Erlösung, keine Macht hält uns auf. Wir sind Deutschlands Genesung, die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Wir sind die Boten der Erlösung, wir leben Deutschland wieder neu. Wir kennen keine Gnade, keine Skrupel, keine Scheu. Wir sind die Boten der Erlösung, keine Macht hält uns auf. Wir sind Deutschlands Genesung, die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Wir sind die Boten der Erlösung, wir leben Deutschland wieder neu. Wir kennen keine Gnade.